Titel heißt German Riots. Drei maskierte Frauen der Punkband Schamrot stürmen den Altarraum des Kölner Doms, umtanzen den General Meißner, den Kardinal Meißner und singen: Mutter Gottes, du Jungfrau, schick den Gauk zum Teufel. Sie werden von Ministranten in die Sakristei gedrängt und der Polizei übergeben. Die Staatsanwaltschaft leitet ein Verfahren wegen Beschimpfung des religiösen Bekenntnisses anderer, § 166 Strafgesetzbuch ein, Höchststrafe 3 Jahre Haft. Drei Frauen der Gruppe Prick Off dringen während des Freitagsgebets in die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem ein. Sie werden, bevor sie Allah um die Vertreibung der Hisbollah bitten können, von den Rechtgläubigen an Ort und Stelle totgeschlagen. All das ist nicht geschehen. In beiden Fällen aber gebührte den drei Frauen Sympathie, wie auch der Band Pussy Riot, die den Altar der Moskauer Erlöserkathedrale mit bunten Sturmhauben umtanzt und »Mutter Gottes, du Jungfrau, vertreibe Putin« gesungen hat. Die Sängerinnen wurden wegen Hooliganismus aus Gründen religiösen Hasses angeklagt und nach 6-monatiger Untersuchungshaft zu 2 Jahren Haft verurteilt. Man wünschte, Russland und Deutschland wären Staaten und die islamische Welt eine Welt, in denen die Verhöhnung eines Aberglaubens und eines Politikers ein Fall fürs Hirn wäre, nicht für die Bullen und den Glaubensmob. Sie sind es nicht, wobei den Unterschied zwischen ihnen die Höhe der angedrohten Strafe macht. 3 Jahre Haft hier, 7 da, der Tod dort. Wie auch die Ausübung der Staatsgewalt, die in Russland so beschaffen ist, dass ein gewählter, autoritär regierender Antikommunist, Klammer Sozialdemokrat, mühsam versucht, das Land nicht wie sein Vorgänger Jelzin einen jener Failed States werden zu lassen, dessen innere Angelegenheiten von der internationalen Gemeinschaft, nämlich von den USA und Deutsch-Europa, geregelt werden. Obwohl das Urteil gegen die Frauen von Pussy Riot unter dem Strafrahmen des deutschen Rechts blieb und weit unterhalb der Strafen, die sie in jenem arabischen Frühling zu erwarten hätten, den die internationale Gemeinschaft überall zwischen Tunis und Damaskus mit aller Gewalt an die Macht bringt, organisierte die Propagandamaschine, die sich die Medien nennt, eine allgemeine Hysterie. Der Spiegel, beispielhaft durchgeknallt, als einer für alle, kreischte: Ein Staat auf dem Weg in die Tyrannei. In gefühlten 1000 Leitartikeln wurde die Aktion von Pussy Riot zum dumme Mädchenstreich heruntergeschrieben und Putin zum Wiedergänger Stalins ernannt. Wodurch Pussy Riots ganzer Stolz darin besteht, ein Stück Weltpolitik geschrieben zu haben und das einzige Vorbild für Putin, das sich unter eurasischen Sozialdemokraten findet, jener Gustav Noske ist, der 1919 das Deutsche Reich vor Luxemburgs und Liebknechts Rosa Riots gerettet hat, wofür er von Helmut Schmidt noch heute bewundert wird, wie der andere lupenreine Demokrat von Schmidts Bewunderer Schröder. Putin mag sich trösten. Er steht nicht allein. Woche für Woche ist es ein anderer Staat dieser Welt, an den Befehle deutscher Medien und Politiker ergehen. Nur selten passiert der Propagandamaschine dabei ein Malheur, wie an jenem 28. Juli, als ARD-Korrespondent Armbruster, ein übereifriger Fellow Traveler des arabischen Frühlings, in Damaskus ankommt und, geschockt von seinen ersten Erlebnissen, in der Tagesschau Bericht erstattet. Ich zitiere: Syrer jubeln ihrer Armee zu. In einem Hotel in Damaskus erzählen Flüchtlinge, die anonym bleiben wollen, jedenfalls Horrorgeschichten. Es gibt viele Terroristen in Aleppo, sie haben Waffen, sie sind Ausländer aus dem Sudan, aus Libyen oder aus Katar. Wenn Syrer dabei sind, dann sind es Kriminelle, stehen unter Drogen, töten Menschen für Geld. Gestern haben wir Aleppo verlassen. Auf dem Weg zum Flughafen haben wir viele Tote gesehen. Alle von Terroristen getötet, hat man uns gesagt. Diese Syrer wirken durchaus überzeugt von dem, was sie sagen, sind also keine irregeleiteten Opfer der Propaganda. Sie gehören zu den Wohlhabenden der umkämpften Wirtschaftsmetropole. Dort hat die entscheidende Schlacht begonnen. Mit Kampfhubschraubern und schwerer Artillerie versucht die Armee, die Aufständischen zu vertreiben. In deren Reihen scheinen zunehmend auch nicht-syrische Dschihadisten zu kämpfen. Zitat Ende. Tags drauf ist wieder alles in Reih und Glied. Assad schlachtet, Zitat, sein eigenes Volk. Das hat unser Führer nie getan, wenn man mal die Juden, die Kommunisten, die Schwulen und die Behinderten beiseite lässt. Der Schlechter jedenfalls muss weg, egal was und wer ihm folgt. Assad, zweifellos, ist ein übler Patron. Saddam Hussein war das auch. Seine Beseitigung kostete mindestens 200.000 Iraker, andere Quellen kommen auf mehr als eine halbe Million, das Leben. Gelohnt hat es sich dennoch. Erstens hat das Exempel die ganze Welt gelehrt, was nach der Kapitulation der Sowjetunion geht, wenn wir nur wollen. Zweitens waren und sind diese Menschen keine Menschen im engeren Sinn. Und drittens ist der Irak heute der zweitgrößte Ölproduzent in der OPEC, noch vor dem Iran. Das irakische Öl ist in den Händen von Shell, Total und anderen. Das Morden hatte also Sinn. In Syrien hingegen ist nichts zu holen. Die wenigen Ölquellen des Landes versiegen. Was dann reitet den Westen, den Dschihad gegen Assad Syrien zu armieren? Was will Berlin, wenn es Katar, dem Treiber der heiligen Krieger, 200 Panzer liefert und den Dschihadisten 3 Spionageschiffe zur Hilfe schickt? Die Frage ist, wie die nach den Gründen der Hysterie um Pussy Riot, viel zu vernünftig. Deutschland, das heißt seine niederträchtigen Bourgeois, gefolgt von seinen duckmäuserischen Proleten, will es wissen. Was, wenn es das immer wüsste? Vielleicht lässt es sich auf diesen Begriff bringen. Deutschland will Weltmeister werden und fühlt sich von vielen kleinen Messis und Iniestas umzingelt. Da hilft, wie im wahren Fußball, bei jedem Rencontre möglichst laut die Hymne zu brüllen. Das ewige Lied der Deutschen, die Irrationationale. Sie wird getrommelt und gepfiffen, ob es um Putin geht, um Assad oder um einheimische Gegner, denen am 16. August zum 10. Geburtstag von Hartz IV die Ansagerin der Tagesthemen die öffentlich-rechtliche Wahrheit verkündet. Ich zitiere: Wir wissen aber auch, dass die Arbeitslosenzahlen seit Hartz IV um 2 Millionen zurückgegangen sind und dass nicht wenige, vor allem die verschuldeten Länder im Süden, neidisch sind auf unsere Sozialreformen. Als klar ist, dass Deutschland seinen Sozialstaat nicht mehr bezahlen kann, schlägt seine Stunde. Peter Hartz. Griechen, Spanier, Portugiesen und Italiener sind neidisch auf die Enteignung ihrer deutschen Kollegen. Das wissen wir. Klar ist, dass Deutschland seinen Sozialstaat nicht mehr bezahlen kann. Deutschland ist anno 2002 reicher als jemals in seiner Geschichte. Das Privatvermögen war seit 1990 um 100% gestiegen. Bis heute sind es mehr als 200%. Es ist so klar, dass die deutschen Rentner und Kranken über ihre Verhältnisse gelebt haben, wie klar ist, dass Russland sich auf dem Weg in die Tyrannei befindet, dass in Griechenland ein Exempel statuiert werden muss, dass Frankreich falsch regiert wird, dass Spanien vielleicht noch eine Chance kriegt, dass die USA aufhören müssen, Dollar zu drucken, dass China Tibet an den heiligen Knallkopf abtritt, dass Israel sich der Hamas beugt, dass Italien bloß aufpassen soll und Assads Zeit abgelaufen ist. Die Welt als Deutschlands Kasernenhof. Doch die da die anderen stramm stehen lassen, strampeln selbst wie Nichtschwimmer, die ins tiefe Becken gefallen sind. Ob das Wasser ihnen unterkante Oberlippe steht?